so hoch geht's nicht. Ich grüße euch, ihr stolzen Sängerhallen, die Scharfenisten Kampfplatz grüße ich. Ist das nah, Zentimeter stessen über mein langes Schleppen? Hier, wo nur Saitenspiel und Lieder schallen, eins wird's mir im Herzen gleich so liederlich. Ach, lange mied ich diese Sängerschwelle, denn der Teure war nicht mehr zur Stelle. Konzerte, Grenzen, Soren und Matineen, in alles dieses tat ich nicht mehr gehen. Mein Busen klopft, denn nicht mehr musikalisch, denn meine Trauer war zu kannibalisch. Die Lust war mir entschwunden ganz und gar, seitdem dann Häuser durchgebrannt mir war. Jetzt ist er wieder da. Er ist gefunden. O gütiger Himmel, ich bin dir hier sehr verbunden. Bis zum letzten Hauch der Seele lieb ich dich so fürchterlich. Will mit dir als Philomele schlagen, du mein Philomelerisch. Du bist der Sänger Kaiser, mein einziger Tan. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Tan. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ist allein, du brauchst dich nicht genieren. Doch bitte ich, du das Mädel nicht segieren. Ich stehe Schildwach, trotz der Zeitversäumnis. Ich lieb sie auch, doch das bleibt mein Geheimnis. Wie edel bist du, Freund, das tut mich rühren. Ich werde suchen, mich bei dir zu revanchieren. Ich kann ja doch ihr ganzes Herz nicht fassen. Ich werde dir noch etwas übrig lassen. Ich möchte bitten. Oh, Prinzessin! Ha! Jetzt nur so lieb. O Götter, er ist da. Prinzessin wollen gnädigst Nachsicht üben. Ich war so frei, mich in sie zu verlieben. Zu ihnen fühlt mein Herz geheimes Neigen. Ich komme, ihnen dieses zu verschweigen. Mein Herr, ich finde es wirklich sehr aparte, ganz ohne Meldung und Visitenkarte. Statt Antwort schlage ich bloß die Augen nieder. Ich bitte, gehen Sie und beernst mich wieder. Ich werde so frei sein, wenn Sie gütigst es erlauben und stille Hoffnung nähren, Sie zu bringen unter Tauben. Kein Mensch auf Erden ist wie ich so froh heut. Leb wohl, du Engel! Königliche Hoheit. Mein teures Nichtchen. Mein verehrter Onkel. Du hast geweint, die Augen sind so dunkel. Oh nein, doch knie mir nicht auf mein Gewissen. Sieh mir ins Angesicht, da wirst du's lesen müssen. Ein heißes Sehnen muss aus meinen Zügen winken. Du willst Kaffee? Er macht dir Hitz, so ist keinen Trinken. Du armes Kind, in Liebe ganz Verlorenes. Dir, ach, rekommandiere ich nur Gefrorenes. Doch mit des Kompliments, dem wotsten Katzenbuckel, hart schon der Hofstaat draußen in der Kuckel. Die Ritter lud ich all, samt Gattin und Familie. Glaub mir, Elisabeth, so ein Fest ist gar nicht Bülli. So nah der Herold, wappenreich beschildet, benimm dich nur recht sittsam und gebildet. Heran, ihr Seiten und ihr Lanzenschwinger. Gib Acht, mein Kind, jetzt wink ich mit dem Finger. Auftrampen mit euren Ritterstiefeln, würd's mir meinen ganzen Teppich zertreten. Aber meine Herren, nicht so ein Lärm machen, nicht so trampeln, da wage ich ja der Thron hinter mir. Jetzt nehmt's dann Platz auf die Sessel, aber gebt's auf, sie sind frisch vergoldet, dass mir nicht bieten bleibt. Heil euch, ihr wackeren Recken, heil euch, ihr Frauen. Genug geheult.